Wettmetropole Schwaigern. Bis vor wenigen Jahren galt meine Region als weitgehend unbeschriebenes Blatt, was Mafia-Aktivitäten anbelangt. Ich hatte es mir zur Angewohnheit gemacht, in neuen Akten nach Orten aus meiner Heimat zu suchen. Ich befürchtete Treffer, doch jahrelang blieb es bei einer einzigen Nennung. In einer Übersicht des BKA zu Aktivitäten der Ndrangheta wurde Mario Lutini als Hintermann eines Restaurants in einem Stadtteil von Heilbronn genannt. Das Papier stammt aus dem Jahr 2009. An der angegebenen Adresse gibt es weiterhin ein italienisches Restaurant, es trägt aber einen anderen Namen. Essen gegangen bin ich dort nie, aber wenn ich mit dem Auto vorbeikomme, schaue ich immer hin. Das bringt natürlich nichts, keinen Erkenntnisgewinn, ich mache es aber trotzdem. Inzwischen ist die Lage eine andere. Zuerst wurde in Böckingen, einem Stadtteil von Heilbronn, ein Mann verhaftet, von dem nicht wirklich klar wurde, ob er Mafiosi ist oder nicht. Sein Kerbholz las sich beeindruckend und wirkte durchaus so. Bewaffneter Raub, Entführung, dann gesucht und im April 2016 abgetaucht. Der Mann hat sich vermutlich selbst ans Messer der Ermittler geliefert. Er war, quasi direkt aus dem Untergrund, in einem Tatort, unter Wölfen, ausgestrahlt am 26. Dezember 2020, als Statist aufgetreten. Diese temporäre Filmprominenz genügte, um mit einem Artikel im Gratis-Anzeigenblatt unter die Leute gebracht zu werden. Ich meine, italienische Ermittler erkennen irgendwelche Typen nach Jahren an einem Tattoo in einem YouTube-Video irgendwo im Ausland. Da sollte eine Erwähnung mit dem echten Namen kein großes Hindernis für eine erfolgreiche Fahndung darstellen. Und so war es, und zwar Mitte 2020. Der zweite Festgenommene, kein halbes Jahr später, ließ mich aufhorchen. Er war seit mehr als einem Jahr flüchtig. Ein zertifizierter Mafioso dieses Mal, verurteilt als Mitglied des Cosa Nostra-Clans Santa Paola Ercolano aus der Gegend um Catania. In einem, sagen wir mal, schmuddeligen Unterschlupf spürte die Polizei ihn auf. Jetzt berichtete auch die Heilbronner Stimme, die richtige Lokalzeitung. SEK stürmt den Beilstein-Versteck von führendem Mafioso der Cosa Nostra. 16.12.2020, stimme.de. Ich war angetan von den Berichten, da steckte eine ordentliche Recherche dahinter. Häufig werden Lokalzeitungen nicht zu Unrecht als Käseblatt abgetan, oft sind sie aber auch viel besser als ihr Ruf. Der Nachname des Festgenommenen war natürlich abgekürzt, ich habe ihn trotzdem schnell herausgefunden. In italienischen Medien ist man dankenswerterweise großzügiger. Er ist nicht gerade selten, der Name, und dummerweise der gleiche wie der eines Wirtes in meiner Nachbarschaft, wo wir öfter Pizza holten. Ich beruhigte mich damit, dass der Wirt wusste, was ich tat und trotzdem immer nett zu mir war und mit seiner gutmütigen Art höchstens einen lausigen Mafioso abgebe. Man muss auch auf seine Menschenkenntnis vertrauen. Ich denke, ich werde dort weiter Pizza holen. Der Mann aus der Lokalzeitung war nur ein Vorbote. Nicht einmal ein halbes Jahr später stieß ich auf eine Meldung in italienischen Medien, dass ein Unternehmen in Schwaigern beschlagnahmt worden sei. Wieder drehte es sich um Verbindungen zum Clan Santa Paola Ercolano, wieder Catania, Sizilien. Die Glücksspielmafia hatte also die Provinz gefunden. Im Herbst 2016 war der sizilianische Unternehmer Carmelo Romolo, Name geändert, nach Neckarsulm gezogen, in meine Stadt. Der Unternehmer hatte die Wettaktivitäten quasi von einem der zwei Kronzeugen aus dem Wettbereich geerbt, von Fabio Lanzafame, der mit den drei Brüdern Carmelo, Vincenzo und Giuseppe Placenti zusammengearbeitet hatte, von denen zwei letztinstanzlich als Mafiosi verurteilt sind. Die drei wählten dann Romolo und seinen Teilhaber als neue Partner. Romolo zog wenige Wochen später nach Schwaigern weiter, und so kam es, dass von diesem kleinen Städtchen aus, mit dem hübschen Fachwerkkern, Betten im großen Stil organisiert wurden. Die Akte listet 30 Skins auf, also Benutzeroberflächen und 788 Internetseiten, die Romolos Unternehmen bereitstellte. Es erzielte einen Gesamtspielumsatz von 669.665.561,39 €. 0,67 Milliarden Euro. Mehrere Italiener, die weitläufig um Schwaigern herum verstreut waren, halfen Romolo. Die Gruppe betrieb offenbar nicht nur Online-Glücksspiel. Einer der Mitarbeiter war CEO eines Bauunternehmens in Polen, vorher CEO eines Investmentunternehmens. In der Region ist er als kleiner Handwerker tätig und kickt im Mittelfeld der Mannschaft seines Sportvereins. Nebenberuflich fungierte er zudem als Geldkurier, wie so viele Leute von Romulus Familie und Umfeld. Einer von ihnen war besorgt, dass die großen Mengen Bargeld, die er bei sich trug, den Metallsensor bei der Sicherheitskontrolle im Flughafen auslösen könnte. Ein anderer sagte, er habe es sich in die Socken gesteckt, er schmuggelte das Geld unter den Füßen. Andauernd hörten die Ermittler über die Wanzen das Rascheln von Geldscheinen und von Plastiktüten, in denen das Cash verstaut wurde. Der ultimative Beweis, dass die Gruppe ständig Bargeld durch Europa fuhr, nach Malta oder nach Polen, überhaupt findet sich Polen recht oft in Mafia-Akten, erbrachte eine Grenzkontrolle am Brenner im Mai 2017. Die Beamten stoppten den Peugeot 206 der Gruppe, durchsuchten ihn und schafften es, das eingebaute Geheimfach zu öffnen. Man musste dazu einen Stecker in den Zigarettenanzünder stecken und zugleich einen bestimmten Knopf drücken, dann sprang das unter der Handbremse verborgene Fach auf. Mehrere Geldbündel zogen die Kontrolleure hervor, 237 mal 500 Euro, 4 mal 200, 189 mal 100 und 770 mal 50 Euro. Insgesamt 176.700 Euro. Der Wagen hatte ursprünglich fast das Doppelte an Bord, doch an einigen Stationen in Italien war schon Geld ausgeladen worden. Eine Quelle hat mir verraten, dass dieses Geheimfach in Schweigern eingebaut worden sei. Deswegen wollte ich mit einem Mechaniker darüber sprechen, der einmal den defekten Motor des Peugeots ausgetauscht hatte. Eigentlich klingele ich nicht einfach so bei Mafiosi oder ihren Helfern an der Haustür, wenn es sich vermeiden lässt. In dem Fall aber ging es ja nur um einen Mechaniker. Ich drückte also den Klingelknopf. Es dauerte nicht lange und ein Fenster im ersten Stock ging auf. Ein Mann streckte seinen Kopf raus und blickte auf uns herunter, neben mir ein Redakteur vom SWR, ein Kameramann und ein Kollege, der sich um den Ton kümmerte. Ich erklärte ihm unser Anliegen, dass wir einen Bericht über Romolo senden wollten und den Mechaniker Fabio Cielo, Name geändert, suchten. »Cielo?« wiederholte er den Namen und dachte kurz nach. »Non, in Italien, schon lang.« Mir fiel seine warme Stimme auf. »Wart mal, ich komm runter.« »Ich bin Fabio, seine Vater, Cibobono Fabio.« Name geändert, stellte er sich vor. Verwirrung machte sich breit, denn sein Sohn hieß ebenfalls Fabio und war ebenfalls Mechaniker, aber eben nicht der Mechaniker Fabio, den wir suchten und dessen Vater laut Akten für die Camorra Waffen und Drogen handelte und deshalb 7 Jahre in Haft saß. Ich beschloss, ihn direkt nach dem Bettunternehmer zu fragen. »Carmelo, Romolo? Kenn ihn nicht.« Mit dem Mann konnte man sich offenbar gut unterhalten, also erklärte ich, warum wir den Mechaniker suchten. »Ach so, war andere. Mein Sohn hat nichts zu tun mit diesen Leuten.« Ich zeigte auf die Klingel auf den Namen Cielo. »Der Cielo, nix mehr. Schon 1 Jahr weg. Weg in Italia. Er war in Knast hier. Wegen Knast musste gehen. Mit Familie alles weg.« »Aber Ihr Sohn und Sie, Sie haben mit der Mafia nichts zu tun?« bohrte ich nach. Der Mann lachte. »Ich bin Wettmafia, nicht meine Sohn.« »Sie sind Mafia?« »Wahres Spiel.« Ich dachte, das läuft hier ja ziemlich unterhaltsam. Da können wir noch etwas weiterreden. Vielleicht konnten wir das Gespräch trotzdem für unseren Beitrag nutzen. »Redet man hier über die Mafia, nachdem es die Operationen gab?« fragte ich ihn, immer noch im Glauben, er habe einen Scherz gemacht. »Ich weiß es nicht. Der Große war ich. Schon lang, 27 Jahre nichts mehr. Ich hab Mammutprozess gemacht, weißt? In Stammheim.« »Mussten Sie denn ins Gefängnis?« »Ja, 8 Jahre ich habe gemacht. Meine Kollege war 13, andere 15. Ist vorbei, vor 20 Jahre.« »Das wurde ja immer heißer. Für wen waren Sie aktiv?« »Ich war Camorra und Cosa Nostra. Ist vorbei, bin nix mehr. Meine Familie, mein Sohn, immer sauber. Ich mache nix mehr, bin Rente, will nix mehr zu tun. Fertig.« »Das fände ich gut,« meinte ich ehrlich. »Geht das denn so einfach?« »Die Kollege von früher lasse mich in Ruhe.« Er machte eine kurze Pause. »Ganz einfach.« »Und die Leute hier, wissen die von ihrer Vergangenheit?« »Die Leute hier kennen mich alle. Ah ja, Polizei, no, ich habe kein Problem. Polizei, die wissen alles.« Vielleicht, denke ich heute, war meine Region auch vor all diesen Festnahmen nicht so sauber, wie es den Anschein nahm. Nur fiel es eben nicht auf. Als Jugendlicher bin ich häufig mit Freunden an einen See bei Obersulm geradelt, um schwimmen zu gehen. Obersulm ist ein Winzerort, rund 15 Kilometer östlich von Heilbronn. Dort hatte sich auch der Unternehmer Giovanni Britti, Name geändert, aus Parma niedergelassen, mit seiner Spedition. im Juli 2016. Ob er selbst oder sein Sohn jemals vor Ort waren, weiß ich nicht. Britti hatte ein Fuhrunternehmen in Parma betrieben und war an einem Betrug mit Benzin beteiligt. Es wurde als Schmieröl importiert, zu einem günstigeren Steuersatz. Verkauft wurde der Stoff dann als Benzin über zwei Tankstellen, die die Organisation zur Verfügung hatte. Britti und seinem Sohn wurde deshalb Hausarrest auferlegt. Zu beiden hatte die Polizei schon Angaben in ihren Datenbanken, der Senior war unter anderem wegen gefälschter Bankgarantien vermerkt. Einen großen Teil des Fuhrparks des Unternehmens beschlagnahmten die Behörden. Das Mittel der Beschlagnahme kriminellen Vermögens ist noch immer dabei, sich in Europa durchzusetzen. Die Regelungen reichen bei weitem nicht aus, um auch nur einen Gutteil der Erträge Krimineller einzuziehen. In Italien und einigen weiteren Ländern werden eingezogene Güter sozial weiterverwendet, etwa Immobilien für Seniorentreffs, wohltätige Organisationen und auch Anti-Mafia-Vereinen zur Verfügung gestellt. Sogar Polizeiposten in beschlagnahmten Häusern gibt es. In Deutschland gehen die Werte in das Bundessäckel. Aber selbst wenn es in Europa zur Beschlagnahmung kommt, ist noch nicht immer alles in Butter. Es gibt Beispiele von Rennpferden, die wertvoll beschlagnahmt wurden, dann aber nicht geritten wurden und verkümmerten. Sportwagen, die vor sich hin moderten, sind bekannt geworden. Um solche Situationen zu vermeiden, muss jedes Land in Europa eine ARO haben, ein Asset Recovery Office, das die Werte verwaltet. In dem ARO, das für Brittis Lastwagen zuständig war, wurde offenbar kräftig geschlafen. Und hier kam der Clan Magna ins Spiel. Mario Magna ließ sich von seinen Vertretern in Norditalien regelmäßig über den aktuellen Stand informieren. Unter Zutun des Clans verschwand Öl, für 1,50 Euro statt dem eigentlichen Ladenpreis von 4,80 Euro. Es wurden Reifen verkauft, 200 Euro das Stück, es wurden Lastwagen verkauft. Mancher beschlagnahmte Truck kam auf einmal für den Teil des Unternehmens zum Einsatz, der nicht beschlagnahmt worden war. Interessierte konnten sich die gewünschten Fahrzeuge quasi ab Hof bestellen. Einmal passierte es sogar, dass ein beschlagnahmter Anhänger nach Kalabrien gebracht worden war, sein automatisches Ortungssystem war angeschaltet. Hektisch startete eine Suche, um das drohende Unheil, nämlich das Auffliegen des Ausverkaufs, zu verhindern. Tatsächlich suchten auch Carabinieri mit. Sie hängten sich an die Magna-Vertreter und fanden den Anhänger in der Nähe eines Obstmarktes ohne Zugmaschine, deutlich erkennbar durch das Logo STR am hinteren Teil. Jemand aus der Verkäufergruppe teilte mit, dass der Wagen auf einem bewachten Platz stehe. Er habe sogar mit der Wache gesprochen und werde den Wagen am nächsten Tag abholen und zurückbringen. In den Tagen darauf fotografierten die Ermittler den Wagen vor dem Haus eines Mitglieds der Gruppe und hörten, wie die Gruppe sich weiter sorgte, dass die Polizei wegen dieses blöden Fehlers auch auf die anderen Fahrzeuge aufmerksam würde, die sich in Kalabrien bewegten.